Эй, Артём, по-моему, твой айфон звонит. Ну возьми трубку, кто звонит вообще? Номер не знаю. Ну возьми, скажи, я занят. А, окей. Я, алло? Феникс? Я. Феникс, ты что? Я. Бенни Грипп? Я, гнал, вас лос. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja unglaublich, bist du das wirklich? Ja, wer bist du denn? Ich bin Spasha. Kennt ihr mich noch? Boah, ich versuche die ganze Zeit zu erreichen. Was ist denn eigentlich mit eurem Manager los? Ich hab den jetzt schon bestimmt 20.000 Mal angerufen, aber der geht nicht dran. Ja, was für Pascha bist du? Also ja, mit dem Manager ist es eine lange Geschichte, aber... Ja, ich will doch Filmchen mit euch machen. Wisst ihr noch, Pascha? Nida oder Nida? Ach so. Kennt ihr mich noch? Ich bin viel, viel besser geworden. Ich will Filmchen mit euch machen, komm schon. Эй, Артём, а? Паша звонит. Какой? Эй, он опять фичер хочет. Чё, замутился фичер? А, тот Паша. Давай, давай. Я, эй, Паша. Я? Я ещё град моим коллегам гефрагт. Я, рэпер вас фо. Окей. Зайте звать. Я, мах мах. Ich bin der Pascha und ich komme aus Russia. Ich bin der Geilste, ich bin der Coolste und ich mache alle platt. Ich komme aus der Bronx, ich bin Ghetto geboren und ich bin einfach der Tollste und der Schönste und der Klasseste und der Krasseste und der abgefahrenste Typ auf der Welt. Ich bin der geilste Typ auf der Welt und ich mache alle platt und das hier ist gar nicht, das dir gar nicht gefällt und ich weiß ja, dass ich geil bin und du bist scheiße und ich mache euch alle...